Hello, friend. Hallo, Freunde. We're going to talk a little bit about baptisms, plural. Wir reden jetzt ein bisschen über Taufen im Plural. The Bible talks about this too. Die Bibel spricht über diese zwei. So there have been a lot of questions and a lot of people have wondered what does it really mean. Viele Leute haben sich gefragt, was das wirklich bedeutet. So I'm not going to do a deep theological expertise. Ich erstelle keine tiefe theologische Expertise. I'm just going to talk about the two baptisms, the water baptism and the baptism with the Holy Spirit. Ich rede einfach über die beiden Taufen, die Wassertaufe und die Taufe mit dem Heiligen Geist. And I hope I can stimulate you because that's what I always like to do. Ich hoffe, ich kann dich inspirieren, das mache ich immer gerne. I want to stimulate you to study yourself. Ich möchte dich anregen, selbst zu studieren. Stimulate for you to go deeper in the Word of God. Ich möchte dich anregen, tiefer in das Wort Gottes einzutauchen. Now, what God is actually saying. Und herauszufinden, was Gott wirklich sagt. Strange how we always like to have shortcuts. Es ist seltsam, dass wir immer gerne Abkürzungen nehmen. So many people send me messages, Reinhard, what does this mean? So viele Menschen schicken mir Nachrichten. Reinhard, was bedeutet das? Tell them, well, look it up. Ich sage ihnen, schau doch einfach mal nach. What does this mean in the Greek? Was bedeutet das im Griechischen? Well, guess what I have to do. Rate mal, was ich mache. Open a Bible that has the Greek lexicon and push the button so I can see what it means. Ich schlage eine Bibel mit griechischem Lexikon auf und drücke auf die Taste, damit ich sehen kann, was es bedeutet. Anybody can study today. It's not complicated. Jeder kann heute studieren. Es ist nicht kompliziert. I love to teach people. Ich liebe es, Menschen zu lehren. And it's one of the things that God called me to do. Ich weiß, es ist eine der Aufgaben, zu der Gott mich berufen hat. I want to stimulate people that they themselves can figure things out with the Holy Spirit. Aber ich möchte die Menschen immer dazu anregen, dass sie die Dinge mit dem Heiligen Geist selbst herausfinden. So that's what you need to do. Das ist es, was du tun musst. Du musst lernen, die Bibel zu studieren. Wenn die Bibel von der Taufe mit dem Heiligen Geist spricht, ist es eine völlig andere Sache als die Wassertaufe. Das sind eindeutig zwei verschiedene Dinge in der Bibel. Let's talk about the baptism in the Holy Spirit first. Lass uns zuerst über die Taufe im Heiligen Geist reden. You know, from my understanding of the Bible, nach meinem Bibelverständnis, the Holy Spirit is inside of you, but the Holy Spirit also is upon you. Ist der Heilige Geist in dir, aber auch auf dir. Because the word baptism, it means to be immersed into. Das Wort Taufen bedeutet untertauchen. Remember, I've talked quite a bit about the last chapters in John. Erinnerst du dich? Ich habe viel über die letzten Kapitel des Johannesevangeliums gesprochen. The 13, 14, 15 and 16. Besonders die Kapitel 13, 14, 15 und 16. Where Jesus told some very important things to his disciples. In denen Jesus seinen Jüngern einige sehr wichtige Dinge mitteilt. There he also talked quite a bit about the Holy Spirit. Dort spricht er auch ziemlich viel über den Heiligen Geist. In fact, most teaching from Jesus about the Holy Spirit we have in those places. Das meiste, was Jesus über den Heiligen Geist lehrt, haben wir aus diesen Stellen. So think, Jesus blew upon his disciples. Überleg mal, Jesus blies seine Jünger an and he said, und sagte, receive the Holy Spirit. Empfangt den Heiligen Geist. Isn't that strange? Ist das nicht seltsam? He said, receive the Holy Spirit. Er sagt, empfangt den Heiligen Geist. In Acts chapter 1, when he met with them, aber dann, in Apostelgeschichte Kapitel 1, als er zu ihnen kam, he said, you're not allowed to go anywhere. Sagte er, ihr dürft nirgendwo hingehen. Ihr müsst hier warten, bis der Heilige Geist kommt, die Verheißung des Vaters. This is very interesting, and I'll tell you why. Das ist sehr interessant und ich sage dir warum. You know, think about this. Denk über Folgendes nach. We read the Bible looking back. Wir lesen die Bibel und schauen zurück. So we read things in the Bible and it's like we're reading a history book. Wir lesen die Bibel, als würden wir ein Geschichtsbuch lesen. So for us it's so much easier to understand many things. So fällt es uns viel leichter, viele Dinge zu verstehen. But they didn't have the history book yet. Aber sie hatten dieses Geschichtsbuch noch nicht. So look at this. Schau dir das mal an. First of all, Jesus says, als erstes sagt Jesus, receive the Holy Spirit. Empfangt den Heiligen Geist. Then he says, wait for the Holy Spirit. Dann sagt er, wartet auf den Heiligen Geist. Ist das nicht verwirrend? Für uns ist es nicht verwirrend, da wir ja zurückschauen und sehen, was passiert ist, aber sie wussten es nicht. Also Jesus, wenn du schon gesagt hast, dass wir ihn empfangen sollen, warum müssen wir dann noch einmal auf ihn warten? That's the first question. Das ist die erste Frage. So obviously receiving the Holy Spirit, having him inside of you was not sufficient. Offensichtlich reicht es nicht aus, den Heiligen Geist zu empfangen und ihn in sich zu haben. That's the first thing I want you to notice. Das ist das Erste, was ich dir sagen möchte. So when the Holy Spirit comes inside of you, that's what happens when you are converted. Der Heilige Geist kommt in dich hinein, wenn du dich bekehrt hast. But when you are baptized in the Holy Spirit, he comes upon you. Aber wenn du im Heiligen Geist getauft bist, kommt auf dich. Think about it like this. Stell dir das so vor. Baptism in the original Greek means immersed into something. Das Wort Taufe bedeutet im griechischen Original in etwas eintauchen. So I can drink water, wenn ich also Wasser trinke, that means the water is now inside of me. Bedeutet es, das Wasser ist jetzt in mir. Doesn't mean that I've jumped into the water. Das heißt aber nicht, dass ich ins Wasser gesprungen bin. Because baptism means to jump into, to be immersed into. Denn die Taufe bedeutet, ins Wasser zu springen, eingetaucht zu werden. So when you are baptized in water, immersed into water, wenn du im Wasser getauft wirst, ins Wasser eingetaucht wirst, kommt das Wasser nicht in dich hinein. If it does, you will drown. Falls doch, wirst du ertrinken. So these are two separate things, you into the water and the water inside of you. Das sind also zwei verschiedene Dinge, du im Wasser und das Wasser in dir. And it's the same with the Holy Spirit. Genauso verhält es sich mit dem Heiligen Geist. But look, I've been thinking about another thought that really puzzled me. Da ist mir noch ein anderer Gedanke gekommen, der mich wirklich verwundert hat. So first Jesus said, receive the Holy Spirit, but then he said, wait for the Holy Spirit. Zuerst sagte Jesus, empfangt den Heiligen Geist, dann sagt er, wartet auf den Heiligen Geist. They had to trust him. Sie mussten ihm vertrauen. But look at this. Doch schau dir das an. Jesus did not tell them how long they had to wait. Jesus sagte ihnen nicht, wie lange sie warten müssen. He only said, until the promise is given to you, until he comes. Er sagte nur, bis die Verheißung euch gegeben wird, bis sie kommt. Now we read the book and we know it was 10 days. Wir lesen das Buch und wir wissen, dass es 10 Tage waren. If I tell you wait for 10 days, in 10 days this person is coming to your house to visit you, you can wait for 10 days. Wenn ich dir sage, dass du 10 Tage warten sollst, in 10 Tagen kommt diese Person zu dir nach Hause und besucht dich, dann kannst du 10 Tage lang warten. But if I say, aber wenn ich sage, wait until the person visits you. Warte, bis die Person dich besucht. Not tell you anything else. Und ich sage dir nichts weiter. So you wait Monday. So wartest du am Montag. All day long you wait. Den ganzen Tag lang wartest du. That's what they had to do. Genau, das mussten sie tun. Tuesday you go to bed at night, they didn't come. Dienstag gehst du abends ins Bett, niemand ist gekommen. Now you can't call me. Nun, du kannst mich nicht anrufen. They couldn't call Jesus. Jesus was gone. Sie konnten Jesus nicht rufen, Jesus war weg.